أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Liebe Geschwister, stellt euch vor, ein Mann kommt zu euch, ein vertrauenswürdiger Mann kommt zu euch und sagt zu euch, ich bin gestern Nacht bin ich innerhalb von 2 Stunden einmal nach China geflogen und zurück. Oder er sagt zu euch, ich bin einmal nach Australien geflogen und wieder zurück. Würdet ihr ihm das glauben? Wisst ihr, wie lange man braucht, nur einmal hinzufliegen nach China? 11 Stunden, 12 Stunden. Nach Australien 19 bis 20 Stunden. Stellt euch vor, einer kommt zu euch, ich bin geflogen in 2 Stunden hin und zurück. Nach Australien, hin und zurück. Glaubt ihr ihm das? Nein, wir würden ihm das nicht glauben. Wir würden ihn der Lüge bezeichnen, richtig? Und so haben es auch die Mushrikin getan. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm von der Nachtreise berichtete, als er sagte, ich bin in einer Nacht, in einem Teil von einer Nacht gereist nach Jerusalem und wieder zurück. Und sie haben gesagt, jetzt haben wir dich. Jetzt haben wir dich, du Lügner. Ah, jetzt werden wir deine Lüge verbreiten und keiner wird dir mehr glauben, was du erzählst. Doch einer hat ihm geglaubt, Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq und er ist der Wahrhaftige dieser Umma. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, makellos ist der, der seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebetsstätte, Masjid al-Haram, von der Kaaba, nach der fernen Gebetsstätte, also Masjid al-Aqsa in Jerusalem, reisen ließ, deren Umgebung wir segneten, damit wir ihm von unseren Zeichen etwas zeigen. Er ist ja der Allsehende und der Allwissende, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und damit zeigt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er der Allerhöchste, der Gewaltige, der Makellose, der Kraft hat, eine Person innerhalb von wenigen Minuten, ja innerhalb von wenigen Sekunden von einem Ort zum anderen Ort zu bringen. Und er zeigt, dass nur er dazu fähig ist. Meine lieben Geschwister, die Nachtreise Al-Isra und die Himmelsreise Al-Mi'raj, das waren Wunder, die Wunder vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es war ein Geschenk an die Umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selbst heute ist es nicht möglich, innerhalb ein Teil von einer Nacht von Mekka nach Jerusalem und wieder zurückzureisen. Subhanallah. Und das zeigt, wie Allah subhanahu wa ta'ala Macht gewaltig ist und groß ist. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam beschreibt diese Geschichte folgendermaßen. Es gibt verschiedene Überlieferungen, wie es begann. Doch er sagte, nachdem er gebetet hat, das Isha-Gebet oder ein Nachtgebet, bevor das Gebet Pflicht wurde, hat er ein Nachtgebet gebetet und ist schlafen gegangen im Hause von Hani. Als er dann schlief, sagte, öffnete sich die Decke vor mir und Jibril kam und sagte zu mir, komm raus. Und dann habe ich mich angezogen, bin rausgegangen und hat ihn dann hat ihn der Engel Jibril gepackt, hat ihn seine Brust geöffnet von hier bis zu einem bestimmten Punkt, damit er sein Herz rausholen kann, es reinigen kann, sauber machen kann von dem Schmutz, das noch übrig geblieben ist, ja, dass er reinigen kann, sauber machen kann. Und dann wurde eine Tasse aus Gold gebracht, gefüllt mit Hikma, mit Weisheit und Iman, mit Glauben, und wurde darin gereinigt. Und es wurde auch mit Samsam Wasser gereinigt, das Herz, und wieder reingepflanzt. Innerhalb von Sekunden, innerhalb von Minuten, ein chirurgischer Eingriff. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, ohne Betäubung, ohne etwas, hat alles überlebt und ist zum besten Menschen der Ummah geworden, der besten Menschen dieser Welt geworden, subhanallah. Und dies, um ihn vorzubereiten, um ihn auf das Schönste vorzubereiten, das jemals ein Mensch hätte erleben dürfen, das jemals ein Geschöpf hätte erleben dürfen, und zwar die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt der Gesandte Allahs, dann sah ich Al-Buraq. Und Buraq ist das Transportmittel der Propheten, meine lieben Brüder. Al-Buraq ist das Transportmittel der Propheten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, er war größer als ein Esel, aber kleiner als ein Maultier. Und es hatte Flügel. Und wenn er einmal seine Flügel gespannt hat, also geschlagen hat, dann ist er so schnell gegangen, wie weit sein Auge reicht. Ja, wenn du jetzt guckst, wie weit dein Auge reicht, das ist schon sehr weit, innerhalb von einem Flügelschlag. Mit diesem sind sie von Masjid al-Haram, von der Kaaba, nach Masjid al-Aqsa in Jerusalem gegangen oder geflogen. Dort angekommen hat Jibril den Buraq hat er angebunden an die Stelle, wo nur die Propheten ihr Pferd oder ihr Transportmittel anbinden. Und dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam reingegangen und hat zwei Rek'a gebetet. Und es gibt Meinungsunterschiede, die sagen, er hat hier schon den Propheten vorgebetet, in der Masjid al-Aqsa. Und andere sagen, erst nachdem er wieder runterkam. Wichtig ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Jibril hat alle Propheten versammelt, hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat ihn an der Hand genommen, hat gesagt, du betest vor. Um zu zeigen, dass er der Führer der Propheten ist. Um zu zeigen, dass er der Führer der Propheten, der Führer der Besten ist. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Nachdem er gebetet hat, hier unterscheiden sich wieder die Überlieferungen, hat Jibril ihm etwas angeboten. Manche sagen nach dem Gebet, manche sagen in Sidratul Muntaha im siebten Himmel. Wallahu alam, wichtig ist, dass ihm Jibril angeboten hat, ein Getränk, beziehungsweise ein Getränk, ein Becher mit Alkohol, ein Becher, aber Alkohol aus dem Paradies, nicht von hier, ein Becher mit Alkohol, ein Becher mit Milch, und manche sagen entweder ein Becher mit Wasser oder ein Becher mit Honig. Aber die zwei, das Alkohol und Milch, sind authentisch überliefert, daran gibt es keinen Zweifel. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Becher mit Milch genommen und getrunken, und Jibril alaihi salam sagte, du wurdest auf deine Fitra, auf deiner natürlichen Veranlagung recht geleitet. Du hast deiner Rechtleitung gefolgt, du hast deiner natürlichen Anlagung gefolgt, und so wird auch deine Umma, deine Gemeinschaft recht geleitet sein. Dann sagt Jibril, hättest du Alkohol gewählt, so wärst du irre gegangen und so wäre deine Umma irre gegangen. Er sagt, hättest du Wasser gewählt, so wärst du ertrunken und deine Umma wäre ertrunken. Doch du hast Milch gewählt und so bist du recht geleitet und deine Umma ist recht geleitet. Subhanallah. Auf jeden Fall. Dann kommt die Nachtreise, hat ihn Jibril genommen, mitgenommen in den ersten Himmel. Subhanallah, er hat ihn mitgenommen in den ersten Himmel. Und er klopft am ersten Himmel an. Der Engel, der Wächter vom ersten Himmel, sagt, wer bist du? Wer ist da? Er sagt, ich bin Jibril. Er sagt, wer ist mit dir? Er sagt, Mohammed. Sagt er, ihr wurde schon entsandt? Sagt er, ja. Er sagt, herzlich willkommen, oh schöne Königlinge. Was für ein schöner Gast zu dieser Zeit. Was für ein schöner Besuch zu dieser Zeit. Kommt rein. Er kommt rein und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sieht einen Mann, einen großen Mann, einen starken Mann. Er sieht auf der rechten Seite eine Gruppe von Menschen und auf der linken Seite eine Gruppe von Menschen. Wenn der Mann nach rechts guckt, dann lacht er. Und wenn der Mann nach links guckt, dann weint er. Dann sagt er, Jibril, wer ist dieser Mann? Da sagt, das ist dein Vater, Adam. Ja, das ist dein Vater, Adam. Und die Leute um ihn herum, die rechte Seite, sind die Leute von Ahlul Jannah. Deswegen, wenn er nach rechts guckt, dann lacht er. Und die linke Seite sind die Leute von Jahannam, vom Höllenfeuer. Deswegen weint er, wenn er auf die linke Seite guckt. Sagt, Salim, sagt, geh und begrüß ihn. Sag ihm den Salam. Er sagt, Assalamu alaikum. Dann sagt Adam a.s., willkommen, rechtschaffener Sohn, willkommen, rechtschaffener Prophet. Dann nimmt ihn Jibril, geht in den zweiten Himmel, klopft, der sagt, wer ist da? Er sagt, ich bin Jibril. Sagt, wer ist mit dir? Das gleiche Prozedere. Sagt, wer ist mit dir? Sagt, Mohammed. Sagt, wurde er schon entsandt? Sagt er, ja. Sagt, herzlich willkommen, schöner Besuch, herzlich willkommen, was für ein schöner Kömmling. Dann sieht er im zweiten Himmel, begegnet er Isa ibn Maryam und Yahya ibn Zakaria, die zwei Cousins sozusagen begegnet er. Dann sagt er, wer sind ihr? Sagt, das ist Isa und das ist Yahya. Sag ihnen den Salam. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Assalamu alaikum. Dann sagen die, herzlich willkommen. Willkommen, o rechtschaffener Bruder. Willkommen, o rechtschaffener Prophet. So nimmt ihn Jibril. Sie gehen zum dritten Himmel hoch. Klopft. Sagt, wer ist da? Sagt, ich bin Jibril. Sagt, wer ist mit dir? Sagt, Mohammed. Sagt, wurde schon entsandt? Sagt er, ja. Das Gleiche. Dann kommt rein, herzlich willkommen, was für ein schöner Besuch, was für ein toller Besuch, was für ein schöner Willkömmling zu dieser Zeit. Sie kommen rein und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sieht einen Menschen, schön, wie er noch nie einen Menschen gesehen hat. Er sagt, was ist das für ein schöner Junge, was ist das für ein schöner Mann, was ist das für ein, der strahlt richtig. Er sagt, wer ist das, O Jibril? Er sagt, das ist Yusuf, sag ihm den Salam. Das ist Yusuf, sag ihm den Salam. Er sagt, Assalamu alaikum. Er sagt, Yusuf, herzlich willkommen, rechtschaffener Bruder. Herzlich willkommen, rechtschaffener Prophet. Dann gehen sie zum vierten Himmel. Klopft. Sagt, wer ist da? Sagt Jibril. Sagt, wer ist mit dir? Sagt Mohammed. Wurde schon entsandt? Ja, herzlich willkommen. Dann darfst du rein. Weil davor, bevor er nicht entsandt wurde, darf er nicht reinkommen. Subhanallah. Sagt, herzlich willkommen. Kommt rein. Kommt rein, oh schöne Kömmlinge, oh schöner Besuch. Subhanallah. Und im vierten Himmel, er sagt, wer ist dieser Mann? Er sagt, das ist Idris. Das ist Idris. Sag ihm, Salamu alaikum. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagt, Assalamu alaikum. Und er sagt, und er rezitiert die Ayah, er sagt, und wir haben ihm eine hohe Stellung gegeben, einen hohen Platz gegeben. Weil Idris a.s., seine Seele wurde im vierten Himmel genommen. Subhanallah. Nicht auf der Erde, sondern im vierten Himmel wurde seine Seele genommen und dort bleibt er auch bis zum Tag der Abrechnung. So sagt Idris, herzlich willkommen, o rechtschaffener Prophet, herzlich willkommen, o rechtschaffener Bruder. Im fünften Himmel begegnen sie Harun, dasselbe Prozedere, er begrüßt ihn auch mit, herzlich willkommen, rechtschaffener Prophet, herzlich willkommen, rechtschaffener Bruder. Im sechsten Himmel trifft er auf Musa a.s. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Musa a.s. sieht am ähnlichsten Adam a.s. Er sieht ihn am ähnlichsten. Dann sagt er, wer ist das? Er sagt, das ist Musa. Sag ihm Salam alaikum. Er sagt, alaikum salam. Musa sagt, herzlich willkommen, rechtschaffener Prophet. Herzlich willkommen, rechtschaffener Bruder. Und als sie gehen wollten, fängt Musa a.s. an zu weinen. Dann sagen sie, was lässt dich weinen? Warum weinst du? Er sagt, Allah hat nach mir einen Jungen entsandt, dessen Umma mehr sein würden im Paradies als meine Umma. Subhanallah. Er meint den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er meint uns. Er weint deswegen. Er weint, weil wir, inshallah, mehr sein werden als ihr. Also als sie, als seine Umma. Subhanallah. Subhanallah. Dann gehen sie an den siebten Himmel, klopfen. Sag, wer ist da? Sag, Jibril. Wer ist mit dir? Sag, Mohammed. Wurde schon entsandt? Sag, ja. Sag, kommt rein. Herzlich willkommen. Er sagt, dann sah ich einen Mann. Wallahu alam, hier sind auch wieder die Meinungsunterschiede. Manche sagen, er stand nur da. Manche sagen, angelehnt an einen Haus. Manche sagen, dieses Haus war nicht im siebten Himmel, sondern bei Sidratul Muntaha, noch eine Stufe höher über dem siebten Himmel. Auf jeden Fall sah ein Mann angelehnt mit dem Rücken an ein Haus. Und um das Haus kreisen die Engel. Und in das Haus gehen Engel rein. Er sagt, wer ist dieser Mann? Er sagt, das ist dein Vater Ibrahim. Er sagt, das ist dein Vater Ibrahim. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und von den Menschen, die am ähnlichsten Ibrahim sehen, sagt, bin ich. Subhanallah. Er selber sieht am ähnlichsten Ibrahim a.s. Er sagt ihm Salam alaikum. Er geht und sagt Salam alaikum. Er sagt, herzlich willkommen, rechtschaffener Sohn. Und herzlich willkommen, rechtschaffener Prophet. Und das Haus, was die Engel umkreisen, ist Baytul Ma'mur. Das ist sozusagen die Kaaba vom Himmel. Die Engel umkreisen sie, Tag und Nacht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, in das Haus gehen täglich 70.000 Engel rein, Sie beten, sie gehen raus und sie kehren nie wieder zurück. Mit der Bedeutung, dass jeden Tag 70.000 neue Engel da drin beten. 70.000 neue Engel beten in diesem Haus, subhanallah. Also sozusagen die Kaaba vom Himmel und die Engel. Und so viele Engel, kannst du dir vorstellen, wie viele Engel es gibt, subhanallah. Dann gehen sie weiter über den siebten Himmel. Und sie kommen an einen Ort, er heißt Sidratul Muntaha. Der Ort heißt Sidratul Muntaha. Sidr, das ist ein Lotusbaum. Ja? Sidr ist ein Lotusbaum. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er beschreibt, er sagt, seine Blätter waren wie die Blätter wie die Ohren von einem Elefanten, also so groß. Ja? Und er sagt, seine Früchte waren wie Tongefäße, so große Früchte. Das habe ich noch nie gesehen. Er sagt, und dann umhüllte ihn etwas mit Farben und Licht und so. Etwas, was ihn umhüllt hat. Er sagt, mich hat dann etwas umhüllt, eine Farbpracht, etwas Schönes. Kein Mensch kann diese Farben und diese Schönheit beschreiben, subhanallah. Dann sagte, wo sind wir? Ja, Jibril. Er sagt, das ist Sidrat al-Muntaha. Das ist der Ort, an dem alles aufhört. An dem alles aufhört. Von hier kommen die Mitgebete und sie enden und dann werden sie von da zu Allah subhanahu wa ta'ala überbracht. Und dann sieht der Prophet sallallahu alaihi wasallam vier Flüsse. Zwei, die nach innen sind und zwei, die nach außen sind. Er sagt, was sind diese Flüsse? Er sagt, was die zwei angeht, das sind Flüsse, die im Paradies fließen, die nach innen fließen. Er sagt, was die anderen zwei angeht, sagt, der eine ist Nil und der andere ist Furat. Jetzt meine lieben Brüder, aufpassen. Die Gelehrten sind sich einig, dass es nicht der Nil, was auf der Erde ist, und es ist nicht der Furat, was auf der Erde ist. Das sind Nil und Furat, was im Himmel ist. Wallahu a'lam, ob das etwas zu bedeuten hat oder ob die Namen dieser Flüsse später von Menschen gegeben wurden oder von Propheten. Wallahu a'lam. Aber es sind nicht die Flüsse, die in Ägypten sind, der Nil, und es ist auch nicht der Furat, den wir kennen, der sein Wasser jetzt immer langsam weniger wird. Aber die Flüsse, die dort hießen, auch ein Nil und Furat. Dann sagte Jibril zu ihm, geh weiter, denn hier ist mein Endort. Ich darf nicht weitergehen. Sagt kein Geschöpf, weder Mensch, noch Dschinn, noch Engel hat diesen Ort, weil Muntaha heißt Ende, noch weit überschritten. Aber du, O Muhammad, du hast von Allah subhanahu wa ta'ala die Ehre bekommen. Du hast die Ehre bekommen, Allah subhanahu wa ta'ala noch näher zu sein, als jemals jemand war, subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ging ein paar Schritte und hat ein bisschen Angst gehabt natürlich. Er sagt, ich gehe an einen Ort, zu meinen Herren in die Nähe, wo noch kein anderer war, hat ein bisschen Angst gekriegt. Und dann hat er sich umgedreht und er sieht Jibril, wie er aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala Sujud macht, in seiner wirklichen Gestalt. Und er sagt, er war wie ein Teppich ausgebreitet im ganzen Himmel. Jibril a.s. 600 Flügel, der stärkste und der größte Engel, subhanallah. 600, kniet sich nieder, wirft sich nieder vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und manch einer von uns ist noch hochmütig. Er sagt, wie ein Teppich war er. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so hat er ihn ein zweites Mal gesehen, in der Sidrat al-Muntaha, bei Sidrat al-Muntaha. An diesem Lotusbaum, an diesem Ort, wo alles endet, hat er ihn ein zweites Mal in seiner richtigen Gestalt sehen. Erstes Mal hat er ihn gesehen, als er die Offenbarung bekommen hat, und er war im Himmel. Er sagt, ich habe nach rechts geguckt, ich sah Jibril, ich habe nach links geguckt im Himmel, sah Jibril. Der ganze Himmel war gefüllt mit Jibril. Ich habe ihn in seiner richtigen Gestalt gesehen. Und das zweite Mal hat er in seiner richtigen Gestalt gesehen, als er an diesem Ort war. Weil ansonsten kam Jibril immer als in einer Menschenform, um diese Sache zu vereinfachen. Er sagt, hat sich ausgebreitet wie ein Teppich. Er sagt, dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam reingegangen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so dass er nur noch zwei Bogen lang entfernt war oder noch näher, da gab er seinen Diener ein, was er ihm eingab. Sein Herz hat ihn nicht gelogen, was er sah. Subhanallah. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war Allah subhanahu wa ta'ala näher als zwei Bogen. Ihr wisst, wie lang ist ein Bogen? Vielleicht so wie ein Ellenbogen. Er sagt, zwei Ellenbogen vielleicht näher. Und vielleicht noch näher war er. Doch er hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht gesehen. Manche Gelehrten sagen, er hat ihn mit seinen Augen nicht gesehen, aber mit seinen Herzen. Aber er hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht gesehen. Denn das ist das Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala. Keiner sieht Allah subhanahu wa ta'ala, bis der jüngste Tag eintrifft. Erst im jüngsten Tag dürfen auch nur die Gläubigen Allah subhanahu wa ta'ala sehen. Und erst im Paradies können wir ihn mit seiner vollen Gestalt sehen. Subhanahu wa ta'ala. Möge Allah es von denen machen, die Allah subhanahu wa ta'ala sehen dürfen und sehen können. Auf jeden Fall hat er ihm offenbart 50 Gebete. 50 Gebete wurde offenbart für die Umma. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich gefreut, dass er so geehrt wurde und dass ihm dieses schöne Geschenk von diesen Gebeten gegeben wurde. Und er hat es genommen und ist gegangen. Und auf dem Weg runter, es war fertig jetzt, es geht runter nach Hause. Auf dem Weg runter sagt Musa alaihi salam zu ihm, im sechsten Himmel, er sagt, was hat dir dein Herr anbefohlen? Was hast du bekommen, O Muhammad? Er sagt, 50 Gebete bei Tag und Nacht. Er sagt, O mein lieber Bruder, ich kenne die Menschen, ich weiß, wie die sind. Ich war mit den Juden, die schaffen das nicht. Geh, kehr zurück zu deinem Herrn und bitte um Erleichterung. Kehr zurück, die schaffen das nicht. Deine Umma wird es nicht tragen. Geh zurück. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam guckt zu Jibril, als ob er sagen würde, was sagst du? Und er sagt, wenn du willst, gehst du zurück. Und dann gehen sie zurück. Und da gibt es zwei Überlieferungen. Eine Überlieferung sagt, er ging zurück, hat um Erleichterung gebeten und hat 40 bekommen. Kam wieder bei Musa, er sagt, wie viel hast du bekommen? Er sagt, 40. Er sagt, kehr zurück, ist zu viel, schafft deine Umma nicht. Kehr zurück, bittet um Erleichterung, sagt 30. Und jedes Mal so weiter, 20, 10, bis es 5 war. Ja, bis es 5 Gebete war. Eine andere Überlieferung, er sagt 50, er ist gegangen, dann wurde die Hälfte. Und dann er sagt, es ist zu viel, kehr zurück. Er sagt, wieder die Hälfte. Er sagt, ist zu viel, kehr zurück. Wieder wurde es verringert auf 5. Und als es auf 5 war, sagt Musa a.s., er sagt, kehr zurück. Das ist zu viel, deine Umma wird es nicht packen. Deine Gemeinschaft packt es nicht. 5 Gebete ist zu viel. Er sagt, ich hatte weniger als das. Und die Leute bei mir, die haben das nicht gebetet. Und man sagt, dass er 3 Gebete bei Tag und Nacht hatte. Also 3 Gebete hatte und seine Umma hat 3 Gebete nicht geschafft. Subhanallah. 5 Gebete. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, Allah, ich schäme mich. Allah subhanahu wa ta'ala hat mir das gegeben. Er hat von 50 auf 5 Gebete runtergemacht. Ich ergebe mich und ich bin zufrieden damit. Und dann ruft ein Rufer, er sagt, du hast die Pflicht angenommen und du hast es meinen Dienern leicht gemacht. Oder anders gesagt, du hast die Belohnung von 50 Gebeten, aber du musst nur 5 ausführen. Subhanallah. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns die Belohnung von 50 Gebeten gelassen, obwohl wir nur 5 beten. Und noch zusätzlich, du betest 5 Gebete, als ob du 50 gebetet hast, und noch zusätzlich mindestens mal 10. Weil eine Hasana, eine gute Tat, ist mal 10. 500 gute Taten am Tag, nur durch 5 Gebete. Das ist Mindestanzahl. Und das Gebet ist wertvoller als das Fasten. Und über das Fasten sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt keine Belohnung, Begrenzung bei dem. Ich werde ihn belohnen. Und das Gebet ist gewaltiger bei Allah subhanahu wa ta'ala. So hat Allah subhanahu wa ta'ala und den Dienern diese Sache leicht gemacht. Und auf 5 Gebete und den Lohn groß gemacht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat noch einige wichtige Sachen gesehen. Sehr viele Sachen hat er gesehen. Unter anderem ins Paradies ist eingetreten und ins Hölle ist eingetreten. Darauf kommen wir inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Amma ba'd. Liebe Brüder, bevor wir die Rückkehr erklären, bevor wir über die Rückkehr sprechen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auf dieser Reise verschiedene Sachen gesehen. Unter anderem hat er das Paradies betreten und er hat die Hölle betreten. Er hat Malik gesehen, den Wächter des Höllenfeuers. Riesig, gewaltig, grausam. Seit er erschaffen wurde, hat er nicht ein einziges Mal gelacht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, sein Aussehen ist grausam und furchteinflößend. Und das nur als noch mehr Strafe auf die Leute, die in der Hölle sind. Also die Leute, die in der Hölle sind, werden sagen, ja Malik, sag deinem Herrn, er soll uns endlich rauslassen, er soll uns Erleichterung geben. Dann sagt Malik, ist denn zu euch nicht ein Warner gekommen? Hat er euch denn nicht die Botschaft überbracht? Und sie sagen doch. Er sagt, فَذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ. Er sagt, so kostet die Strafe. Er sagt, so kostet die Strafe, subhanallah. Wenn man etwas kostet, dann kostet man etwas Schönes. Man will etwas. Wie kann man eine Strafe kosten? Und das ist nochmal eine doppelte Strafe. Kostet die Strafe. Kostet das, was du verleugnet hast, subhanallah. Und über die Hölle wurden 19 Engel aufgesetzt. Nicht mehr. Die ganze Hölle mit den ganzen Menschen und den Dschinn da drin, passen nur 19 Engel drauf auf. Und das als Fitna für die Menschen und die Dschinn. Als Fitna, als Versuchung, als Probe. Und als das einer von den Mushrikin gehört hat, er sagt, 19? Was ist das schon? Er sagt, ich mache 17 platt, wer macht noch die anderen 2 platt? Guck mal, wie irre gegangen. Ein einziger Engel reicht aus für die ganzen Sachen. Ein einziger Engel reicht aus, wenn das die Himmel und die Erde und die Hölle alles platt macht. Subhanallah. Ein einziger Engel. Selbst das braucht Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Als eine Prüfung für die Ungläubigen gewesen. So hat er auch den Dajjal gesehen, wie er aussah, was für ein Aussehen er hat, was für Eigenschaften hat. Und er sagte, und er hat Dajjal am besten seine Umma beschreiben können wegen dieser Sache. Und er hat natürlich, er hat auch das Paradies gesehen mit seinen Juwelen, mit seinem Gold und so weiter. Und er hat auch das Feuer gesehen mit seinen Strafen. Und er hat auch andere Leute gesehen, die jetzt nicht im Feuer waren. Und die Gelehrten sagen, das ist der Zustand im Barzach. Das heißt, wenn du stirbst, dann kommen wir in eine zweite Stufe. Und dann nennt sich diese Stufe, bevor wir Abrechnung machen, bevor es ins Paradies oder Hölle geht, nennt sich Barzach. Und die Gelehrten sagen, diese Bestrafungen, die sind im Barzach. Unter anderem hat er die Anstifter gesehen, ja, deren Zungen und Lippen waren durchtrennt. Ja, wären durchtrennt. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer sind die? Warum ist denn deren Lippen durchtrennt? Er sagt, das sind die Anstifter zur Zwietracht und zur Schlechten. Sie haben die Menschen zur Irreführung, zur Verdorbenheit, zu Betrug und zu Verrat angestiftet. Subhanallah. Er hat jene gesehen, die das Gebet unterlassen haben. Ja, er sagt, sie wurden auf ihre Köpfe wurden ein großer Stein geschmissen, dieser Kopf wurde zerschmettert, wieder gebracht und wieder runtergeschmissen. Sagt, wer sind die? Dann sagt Jibril a.s., das sind diejenigen, deren Köpfe schwerfällig waren, um zu beten. Ha? Sturköpfig waren sie zu beten. Subhanallah, 5 Gebete, 20 Minuten, du hast 24 Stunden. Bist du so sturköpfig, dass du nicht beten kannst? Ha? Das erste Recht, was Allah subhanahu wa ta'ala von seinen Dienern fragt, ist das Gebet. Ha? Nicht La ilaha illallah, das Gebet wird gefragt. Subhanallah, hast du gebetet? Gut, gucken wir mal, ist vollständig. Hast nicht gebetet? Geh erstmal in die Hölle, deine Strafe absetzt, komm wieder. Alles andere, ja, wie gut du warst, was ein schönes Herz hast, ist unwichtig. Erstes Recht, was von Allah gefragt wird, ist das Gebet. Und das erste Recht, was von den Menschen gefragt wird, ja, ist das Blut, das geflossen ist. Auf jeden Fall hat er jene gesehen, die die Menschen verleumden und über sie schlecht reden. Ja, hinter ihrem Rücken reden und schlechte Worte sprechen. Sie hatten Fingernägel aus Kupfer und Messing und sie haben sich selbst ihre Brust und ihre Gesicht zerkratzt. Sagte, wer sind die? Da sagt, das sind diejenigen, die das Fleisch der Menschen aßen und ihre Ehre beschmutzen. Also die über den Menschen hinter ihrem Rücken schlecht redeten, lügten, betrogen, subhanallah, und ihre Ehre sogar beschmutzen. Er hat auch jene gesehen, die etwas predigten, die etwas sagten, aber nicht selber taten. Ja? Sie haben sich selbst mit einem Knipse aus Feuer ihre Lippen und ihre Lippen zerfressen und kaputt gemacht. Sag, wer sind die? Er sagt, das sind jene Prediger deiner Umma, die den Menschen zur Frömmigkeit angeboten haben. Ich sag, seid fromm, seid gut, mach das. Aber selber haben sie es vergessen, obwohl sie lasen, wollt ihr denn nicht nachdenken. Es sind jene, die predigten, ja, jene Imame, jene Hojas, jene Prediger, die sagten, sei gut, mach dies, aber selber in Diskotheken, selber Alkohol, selber Frauen, selber dies. Ja, und die sagen, achte nicht drauf, was ich sage, was ich tue, sondern nur, was ich sage. Ja, ist bekannt, in der Türkei, Albanien und so, ist bekannt die Sache. Ja, der Hoja sitzt dann mit Frauen da und trinkt und macht. Sagt, Hoja, du hast uns gesagt, darf man nicht mit Frauen machen. Ja, sagt, achte nicht drauf, was ich tue, achte drauf, was ich sage. Und das sind die Leute, subhanallah. Möge Allah uns bewahren. Und er hat auch jene gesehen, die das Vermögen eines weisen Kindes aufgebraucht haben. Sie hatten einen Maulkorb an. Ja, ihr kennt einen Maulkorb von einem Esel oder von einem Pferd, die da drin essen können. Und sie haben einen Maulkorb und ihr Essen war Feuer. Und die haben gegessen, Feuer, und durch ihren ganzen Körper zerbrannt und kam hinten wieder raus. Und er hat jene gesehen, die Zinsen nahmen. Und das ist nur die Strafe im Barzach, subhanallah. Ey, sie hatten einen riesen Bauch. So groß war dieser Bauch, dass sie sich nicht bewegen können. Ja? So groß wie ein Haus. Ja, du kaufst ein Haus mit Zinsen. So groß wie eine Moschee. Du brauchst eine Moschee mit Zinsen. So groß wie ein Hochhaus. Egal. Der Bauch war riesengroß. Riesengroß. Er konnte sich nicht bewegen. Und die Leute von Pharaon, es waren ganz viele, die gestorben sind als sie ertrunken wurden. Jedes Mal, sie laufen über diesen Bauch. Ja? Stell dir mal vor, jemand läuft so über dich. Das ist schon Schmerz. Da läuft eine ganze Armee über diesen Bauch, zertrampelt ihn, macht ihn fertig sozusagen, weil er Zinsen genommen hat. Und das ist nur die Strafe im Barzach, liebe Geschwister. Und er hat jene Leute gesehen, die Zina gemacht haben. Die haben auf einer Seite haben sie ein schönes, gesundes Fleisch, fertig und toll und mashallah. Und auf der anderen Seite haben sie verdorbenes, verfaultes, ekliges Fleisch. Und sie haben die Auswahl und sie nehmen das eklige Fleisch. Warum? Weil sie nicht halal wollten und sie zu Haram gerannt sind. Weil sie nicht zu halal Frauen, zu halal Männer gegangen sind. Weil sie nicht geheiratet haben. Sie sagen, ich muss Freundinnen und Freund haben. Und sie haben Haram gewählt. So werden sie auch Haram wählen, widerwillens. Auch wenn das Auge das hier will. Also sie werden das wollen und das ist nur die Strafe. Subhanallah, im Barzach, sagen die Gelehrten. Er hat auch jene Frauen gesehen, die zu Männern gehen, die nicht ihr Mahram sind oder die nicht ihre Kinder sind, und die werden diese Männer an ihre Brust drücken und sie festhalten und nicht mehr loslassen. Dann sagt er, wer sind die? Er sagt, das sind jene, die ihre Männer betrogen haben, mit einem anderen Mann schwanger wurden und dann dieses Kind ihrem Mann zugeschrieben haben. Subhanallah. So wird dieses Kind kommen und sagen, ich bin nicht der Sohn von dem und dem, aber du bist meine Mutter, und alle werden sehen, dass ich Zina gemacht habe. Unter anderem hat er aber auch die Märtyrer gesehen im Paradies und ihren Lohn, den sie dort hatten. Er hat die Hur al-Ayn gesehen, wie schön, wie wunderhübsch sie waren, und allen ihnen hat er den Salam gesandt, den Märtyrern und den Hur al-Ayn. Und er hat auch unterwegs andere Sachen gesehen, die Karawane, die von Mekka kam, ein Kamel hat er gesehen, dass nachts, wenn die Leute schliefen, hat er das Wasser von den Leuten getrunken, von den Gefäßen, hat die Gefäße kaputt gemacht und hat es getrunken, so dass die Leute kein Wasser mehr hatten, und sie wundern sich, was war, bis sie es rausgefunden haben. Und darauf kommen wir nachher zurück. Auf jeden Fall im Himmel, als er zurückkam, hat er einen schönen Geruch gefunden. Und sagt, ja, Jibril, was ist dieser wunderschöne Geruch? Ja, schöner als Misk, das schönste Geruch, das ich jemals gerochen habe. Er sagt, das ist der Geruch von der Friseurin der Tochter Pharaons und seinen Kindern. Ja, die Tochter Pharaons hat eine Friseurin gehabt, die Haare gemacht hat. Das hat man früher so gehabt, Haare gemacht hat. Und die wurde Muslime und die wurden getötet. Ihre Geschichte ein anderes Mal, die ist auch sehr wunderschön. Und ihr Geruch und der Geruch von ihren Kindern ist im ganzen Himmel, und er ist so wunderschön, subhanallah. So ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann runtergekommen, ist auf Burak gestiegen, ist wieder zurück nach Masjid al-Haram, hat sich wieder hingelegt, schlafen, und am nächsten Tag, als er aufgestanden ist, hat er das Hani erzählt, was er erlebt hat. Und er sagt, bitte, ja Rasulullah, erzähl das nicht den Leuten. Die werden dich auslachen, die werden dich belügen, betrügen. Erzähl das nicht den Leuten. Er sagt, doch, ich werde es ihnen erzählen. Ich werde es ihnen erzählen. Und der Gesandte Allahs ging raus. Und die manche sagen, er hat ihnen nur erzählt, dass er von Mekka nach Jerusalem gegangen ist. Und später erst, dass er in den Himmel gegangen ist, den Gläubigen. Als er das erzählt hat, dass er von in einem Teil von einer Nacht hin und zurück gegangen ist, haben die Leute ihn ausgelacht und haben gesagt, guck mal, jetzt haben wir deine Lüge entdeckt. Jetzt zeigen wir, dass du ein Lügner bist, dass du nur Quatsch mit Soße erzählst. Schau mal, wie kann es sein, dass du in einem Teil von einer Nacht, wir brauchen einen Monat hin mit unserer schnellsten Karawane und einen Monat zurück, und du erzählst uns, dass du in einem Teil von einer Nacht, weil er hat nochmal geschlafen danach, ein Teil von einer Nacht, bist du hin und wieder zurück. Da sagt, pass mal auf, wir gehen zu Abu Bakr. Dann sind sie zu Abu Bakr gegangen. Haben gesagt, guck mal, dein Freund, wo du sagst, ja, der ist gut, der erzählt, dass er in einer Nacht von Masjid al-Haram nach Masjid al-Aqsa gegangen ist und wieder zurückgekommen ist. Dann sagt Abu Bakr, wenn er das gesagt hat, dann hat er die Wahrheit gesprochen. Er sagt nicht, er hat die Wahrheit gesprochen, weil vielleicht die lügen über ihn, vielleicht die erzählen irgendeinen Mist, weil er glaubt ja nicht irgendwelchen Heuchlern, er glaubt ja nicht irgendwelchen Leuten, die Allah verleugnen. Er sagt, wenn er das gesagt hat, dann hat er die Wahrheit gesprochen. Subhanallah, und er ist As-Siddiq. Er sagt, wie kann das sein? Wie kannst du sowas glauben? Er sagt, Subhanallah, ich glaube daran, dass ihm offenbart wird von über dem siebten Himmel auf die Erde, und diese kleine Distanz glaube ich ihm nicht oder was. Subhanallah. Er sagt, dann komm, wir gehen alle zu ihm. Dann sind sie alle zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen. Er sagt, oh Muhammad, wir wissen, du warst noch nie in Masjid al-Aqsa, in Jerusalem. Die wissen das, weil die sind mit ihm handeln gegangen, jeder Einzelne. Die wissen das. Er sagt, beschreib uns doch mal, wie sieht sie aus? Und da fing der Prophet sallallahu alaihi wasallam an, die Moschee dort zu beschreiben. Und er sagt, als ich anfing zu beschreiben, dann hat mir Allah die Moschee vor meinen Augen gemacht, als ob ich sie eins zu eins vor mir stehen würde. Und er hat den Stein für Stein alles beschrieben. Er sagt, an dieser Seite so, an dieser Seite so, rechts ist da kannst du so gehen. Und jedes Mal, wenn er etwas beschrieben hat, hat Abu Bakr gesagt, Sadaqt, Sadaqt, Sadak, hast Wahrheit gesagt. Richtig. Wahrheit gesagt. Wahrheit gesagt. Und am Ende hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, Anta as-Siddiq al-Umma. Sag, du bist der Wahrhaftige dieser Umma. Du bist der Rechtschaffene, du bist der Wahrhaftige, der nichts verleugnet. Der daran glaubt sofort, dieser Umma, subhanallah. So hat ihn auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, unterwegs ist auch eine Karawane, die ist so und so viel entfernt, die wird an dem und dem Tag kommen. Ganz genau, weil der wusste die Abstand. Er sagt, an dem und Tag wird er kommen. Da und da, so und so viele Leute sind es, eure Karawane. Und fragt sie nach dem Kamel. Was hat das Kamel gemacht? Da haben sie es rausgefunden, dass sie das Wasser getrunken haben. Und so, bevor noch die gläubigen Herzen, deren Iman schwach war, anfingen zu zweifeln und vom Islam abzulassen, also wurde ihren Herzen nochmal gestärkt. Und als die Karawane kam, wurde das Ganze nochmal bestätigt, natürlich, subhanallah. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von dieser wundervollen Geschichte profitieren lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns an diese Sache glauben lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Paradies mit den Propheten betreten lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben, unseren Verstorbenen barmherzig sein, unseren Familien und uns allen Muslimen auf der Welt vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala Märtyrern auf der Welt helfen, sie unterstützen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime stärken und zu ihrer Religion zurückkehren lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime, die nicht beten, ihre Sturköpfigkeit sein lassen und anfangen zu beten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Kinder in Islam aufwachsen lassen, so dass sie ein Vorbild, ein Licht für das Islam sind. Ich sage das, möge Allah subhanahu wa ta'ala alles annehmen und faqim salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah.